Ja, ich vermiss dich. Dich und der Klein. Kenny, ja, ja, ich vermiss dich. Uns gemein. Sort, fast so, als hätte ich hohes Glück. Eine Ewigkeit lang, ungefähr zwei Jahre, bis ich rauskomme und der Prinz und wieste Bett vor dir. Wenn ich hier die Abfahrt mache, keine Stimme kann, weil ich morgen früh daheim. Klein, Jenny, ja, ja, ich vermiss dich, Hungs gemein. In seinen Reflexionen über den Gottesbegriff nach Auschwitz kam der jüdische Religionsphilosoph Hans Jonas zu der Erkenntnis, dass die Wunder, die in dieser dunklen Zeit geschahen, von Menschen allein kamen. Die Taten jener einzelnen, oft unbekannten Gerechten unter den Völkern, die selbst das letzte Opfer nicht scheuten, um zu retten, zu lindern, ja, wenn es nicht anders ging, hierbei das Los Israels zu teilen. Herbert Straetens Buch »Andere Deutsche unter Hitler« beschreibt diese Menschen. Deutsche, die Juden vor dem Terror der Nazis und ihrer Helfer bewahrten, Leben retteten und dabei ihr eigenes gefährdeten. Vielerorts in Deutschland gab es diese mutigen Menschen, denen die Verpflichtung zur Menschlichkeit die höchste moralische Pflicht war. Die meisten Geretteten gab es im Häusermeer von Berlin. Von 50.000 Berlinern jüdischer Herkunft wurden etwa 4.000 von ihren deutschen Mitbürgern geschützt. Als Verstecke dienten oft Gartenhäuser in Schrebergärten, Keller oder Dachböden in Berlin wie in Köln, im Ruhrgebiet und an vielen anderen Orten in Deutschland. In seinem Buch »Andere Deutsche unter Hitler« beschreibt Herbert Straeten in knappen und eindringlichen Worten die Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung, die Israel heute als Gerechte unter den Völkern ehrt. Den Industriellen und den Diplomaten, den Hitlerjungen und den Hauptfeldwebel, die Vikarin und den Bauern, den Konzernchef und den Fabrikarbeiter, den Gärtner und die Waschfrau und viele mehr. In dem Buch werden die Schicksale von über 30 Personen, Menschen, Männern und Frauen geschildert, die während der Nazidiktatur ihren jüdischen Mitbürgern, Nachbarn, Freunden geholfen haben, unter diesen Umständen zu überleben. Nach jüdischem Glauben darf es zum Fortbestand der Welt niemals an 36 Gerechten fehlen. Am Ende des Buches gibt es eine Liste der Gerechten unter den Völkern aus Deutschland mit den Namen und dem Jahr der Ehrung. Andere Deutsche unter Hitler. Die vergessenen Retter der Ilse Grün. Nicht alle Deutschen, die in der Zeit der großen und kleinen Hitlers und Himmlers verfolgte Juden und Nichtjuden versteckten oder retteten, sind bekannt. Auch die meisten Berliner nicht, denen Ilse Löwenberg, die damals noch Ilse Grün hieß, ihr Leben verdankt. Sie waren nach dem Krieg erst ausfindig zu machen. Dennoch hat Frau Löwenberg, deren erster Mann Hans Grün noch im März 1945 im KZ Sachsenhausen ermordet worden ist, in den 70er Jahren von Amerika aus, wohin sie ausgewandert war, bei der Gedenkstätte Yad Vashem die Ehrung ihrer Retter beantragt. Hans und Ilse Grün erhielten im Januar 1943 in Berlin die Aufforderung, sich zum Transport zu melden. Aber sie stellten sich nicht der Gestapo, sondern verschwanden im Untergrund der Reichshauptstadt. Ganz unterschiedliche Berliner Familien versteckten sie, solange es jeweils ging, halfen ihnen mit Lebensmittelkarten, mit Kleidung und Verpflegung, vor allem, wenn sie ein Versteck verlassen und ein anderes aufsuchen mussten. Dann galt es, besonders vorsichtig und argwöhnig zu sein. Die Gestapo und ihre Spitzel waren überall und nirgends zugleich. Manche Freunde und Helfer von Ilse und Hans Grün, er wurde später gefasst, wurden wegen verbotener Begünstigung von Juden hart bestraft. So Johanna Schallschmidt, die Ilse Grün wiederholt versteckte und nach deren Flucht von einem Deportationszug bei anderen Familien unterbrachte. Johanna Schallschmidt wurde am Telefon abgehört, verhaftet und kam selbst ins Konzentrationslager. Sie hat es überlebt, jedoch lebenslang schwere Gesundheitsschäden zurückbehalten. Der Berliner Hans Luhmer bezahlte seine Hilfe für Ilse Grün mit dem Leben. Im Sommer 1979 flog Ilse Löwenberg, verwitwete Grün, aus ihrer neuen Heimat Amerika nach Israel und beantragte in der Gedenkstätte Yad Vashem die Ehrung ihrer Retter. Zitat: Ich möchte auch Herrn Walter und Frau Luise Kulka auf die Liste derer setzen, die ich geehrt sehen möchte. Frau Kulka gab mir ab 1943 ständig Lebensmittel und Brotabschnitte, Bons und Lebensmittelkarten. Herr und Frau Kulka wussten, dass wir Juden waren, und doch halfen sie uns, wann immer sie konnten. Ebenso taten es Kulkas Eltern. Sie halfen nicht nur meinem Mann und mir, sie gaben auch meinen beiden Schwestern Lebensmittel während der Zeit, in der sie sich versteckt halten mussten. 6 Jahre dauerte es, bis im Dezember 1985 Pnina Ben-Ari, die Frau des damaligen israelischen Botschafters in Bonn, der Tochter von Walter und Luise Kulka die Medaillen und Urkunden von Yad Vashem für ihre Eltern aushändigen konnte. Frau Kulka erlebte das nicht mehr, und Walter Kulka aus Steglitz war 78 Jahre alt und zu krank, um an der kleinen Feier der Berliner jüdischen Gemeinde in der Fasanenstraße selbst teilzunehmen. So kam keiner der Retter von Ilse Löwenberg, verwitwete Grün, mit seinem Bild in die Zeitungen, wie es ansonsten üblich ist bei solchen Gelegenheiten. Die Zeit war über ihre Taten hinweggegangen. Nicht jedoch der Dank und die Erinnerung der geretteten Ilse Löwenberg, vormals Ilse Grün aus Berlin. Der Werkmeister mit dem roten Parteibuch. Monat für Monat hatte Wilhelm Dähne Beitragsmarken in das rote Mitgliedsbuch der SPD geklebt, bis seine Partei 1933 von den Nazis verboten und er, wie tausende seiner Genossen, verhaftet wurde. Wilhelm Dähne, dessen Frau eine kleine Buchhandlung hatte, war ein besonders aktiver Sozialdemokrat im Ortsverein Weißenfels gewesen. Er hatte Kontakte und blieb seiner Überzeugung auch noch treu, als er ein zweites Mal hinter Gitter gebracht worden war. Als Hitlers Aufrüstung die Wirtschaft im Dritten Reich auf Touren brachte und die Arbeitslosen wieder Jobs hatten, wurde Wilhelm Dähne gebraucht und Werkmeister bei der Firma Teves in Berlin-Wittenau. Er war ein guter Fachmann und die Firma ein kriegswichtiger Betrieb. Auch der Direktor bei Teves war bis 1933 Sozialdemokrat. Im Juni 1941, als Hitlers Russlandfeldzug begann und nicht nur in Berlin viele Deutsche überzeugt waren, dass Deutschland den Krieg verlieren werde, wurden dem Werkmeister Dähne und der Fabrik jüdische Zwangsarbeiterinnen unterstellt. Das war eine Anordnung des Direktors, der den Werkmeister richtig einschätzte. Er irrte sich nicht. Wilhelm Dähne kümmerte sich mehr als alle anderen um die jüdischen Frauen, sorgte für bessere Verpflegung und längere Pausen. Das waren Erleichterungen, die den Frauen in all ihrem Elend einen Funken Hoffnung gaben. Im Jahr darauf, nach der berüchtigten Konferenz am Berliner Wannsee, wurden auch Jüdinnen aus der Fabrik der Firma Teves zur Deportation auf die Liste gesetzt. Wilhelm Dähne war weder Unternehmer noch in der NSDAP wie Oskar Schindler. Er war nur Werkmeister und als zweimal verhafteter ehemaliger Sozialdemokrat der Gestapo höchst suspekt. Dennoch intervenierte er zugunsten der Zwangsarbeiterinnen unmittelbar bei der geheimen Staatspolizei. Das Argument war, wie in anderen Fällen, immer das gleiche. Die Arbeit der Frauen sei unentbehrlich für den geordneten und termingerechten Ablauf der kriegswichtigen Produktion. Nicht nur einmal, mehrmals gelang es Däne, bei ihm arbeitende Frauen mit dem gelben Stern vor dem Abtransport zu bewahren. Dabei gab es dramatische Stunden. Margot Wolf hatte schon alle Hoffnung aufgegeben. Sie war bereits im Sammellager zum Transport nach Auschwitz, als Däne sie herausholte. Sie hat den Faschismus überlebt. 1944, dem Jahr des misslungenen Attentats auf Hitler, wurde der Sozialdemokrat Däne wegen Zugehörigkeit zu einer politischen Widerstandsgruppe verhaftet. Während er im Kerker saß, kümmerte sich seine Frau unter größter Gefahr, wurde sie doch von der Gestapo beobachtet, ganz alleine um die Zwangsarbeiterinnen im Betrieb. Sie besorgte Lebensmittel und sie suchte neue Verstecke für Frauen, die geflüchtet oder untergetaucht waren. Auch ihre Wohnung wurde zum Versteck. Gerda Lesser war eine Zeit lang dort, dann fand die Gestapo sie bei einer Hausdurchsuchung, sie wurde deportiert und in Auschwitz ermordet. Eine von 50.000 Berliner Opfern des Holocaust. Ursula Finke wurde verhaftet, kam jedoch mit dem Leben davon. Lola Alexander blieb bis zum Kriegsende bei Familie Däne versteckt. Auch die Belgierin Emilie Anneau-Korn sowie Lotte Josephie und Gertrude Sachs, die nach Sydney auswanderte, verdanken ihr Leben dem engagierten Werkmeister mit dem roten Parteibuch und seiner Frau Margarete Däne, der ehemaligen Buchhändlerin aus Berlin-Weißensee. Im November 1978 haben Wilhelm und Margot Däne in der Allee der Gerechten ihren Baum gepflanzt, zur Erinnerung an jene Frauen, die sie vor dem Tod retten konnten. Sie haben gewusst, dass dies auch ihr Tod hätte sein können. Sie haben es dennoch getan. Treffen mit Inge Kumpels und dem Mammutfleisch Lambrusco. Ob der Plastiktüt mit Inge Parklamotten steht die Dusche. Ja, der Jupp trägt Graz in Seehund und er nimmt dich mit. Jedenfalls im Hinteren und er verzählt sich froh. Und Programm steht Weltreis, wie jeden Tag verzählt, bei dem wo passiert ist. Kokosnuss und Backeis und wie über der Äquator balanciert ist. Oder überhaupt die tausend Frauen, die er kann. Und die Messerstecherei sich der Dume fällt an sich erreicht an. Oder jetzt in Kathmandu, wo er mit zwei Yetis Skat geklaut wird. Wurde manche näher blass. Von dem hat unsere Jupp auch geistig alles droppelt. Und an die Wahnsinnszigars Robinson, den sie neu in der Welt, ja, als ob sich selbst gestellt, ey Mann, wer kann das schon? verzählt vom Joltrausch. Und wie jetzt wisst ihr dann seid mit der Cobra. Von einem karierten Zebra, einer blonde Fee aus Peking namens Lola. Nur von Stalingrad verzählte nie, wo lebt der Stalingrad? In welchem Land ist das? Stalingrad, packe nie. Fußball und Handball sind Sportarten, die in vielen Ländern eine lange und legendenumwogene Tradition haben. Vereinsnamen, die bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen, legen davon Zeugnis ab. Spielerlegenden, historische Begegnungen, Lokalderbys, mythengleiche Europapokalnächte, Nationalmannschaften und ihre Siege und Niederlagen. Nun kommt ein Clan von Petrodollar-Milliardären und kauft für seinen Wüstenstaat eine Fußball- und eine Handball-WM. Katar, eine Diktatur mit Apartheid für Frauen und Sklavenarbeit. Wo der Besitz einer Bibel zum Beispiel oder ein unbedachter Witz am falschen Ort Gefängnis, Folter und Tod bedeuten. Katar, ein Staat, der offiziell die klerikal-faschistischen Gotteskrieger des Islamischen Staates finanziert. Katars Scheichs, die im märchenhaften Reichtum schwimmen, ihren Arbeitern und Dienstboten, Stubenmädchen und Köchinnen aber nur Hungerlöhne bezahlen, haben sich eine WM gekauft. Oder besser gesagt zwei. Die eine wird bald passieren und die andere, die Handball-WM, findet gerade statt. In diesem Land, wo es bis vor kurzem so gut wie keine Handballplätze gab, geschweige denn Vereine oder überhaupt irgendwelche Traditionen, die mit Handball zu tun hatten, haben die Scheichs sich eine komplette Mannschaft, Nationalmannschaft, aus ausländischen Spielern zusammengekauft. Auch Jubelfans, Spanier in diesem Falle, wurden gekauft, eingeflogen und sie schreien nun für Katar, Katar. Die Hallen sind bei den Spielen von so internationalen Größen wie Dänemark, Deutschland, Frankreich, so gut wie leer. Ein stumpfsinniges Gesamtkunstwerk. Die Handball-WM in dem Golfstaat Katar ist grotesk, peinlich. Eine Farce in einem Land, in einer Operettendiktatur von eitlen Pavian-Männchen, die mit ihren Milliarden auf globale Shoppingtouren gehen und glauben, sich alles kaufen zu können. Die besten Architekten für ihre Protzpaläste, die besten Handball- und Fußballspieler und Trainer für ihre hohlen, sinnleeren, traditionslosen Hyper-Events, die skrupellosesten Privatarmeen für ihre schmutzigen Interventionskriege in Syrien, Libyen, Irak und anderswo. Wir aber wissen, sie kaufen sich nur die Hüllen. Es sind nur Fassaden, Glitzerbuden, alles nur Las Vegas-Zauber. Prostitution und ideologisches Viagra. Im Inneren ist alles hohl, kalt und es stinkt nach Blut, Unrecht und Lüge. Schlimm nur für uns, Katars Ideal, ein Milliardärsstaat mit einem gottesfürchtigen Heer von Heloten oder Halbsklaven. Wir fragen uns jetzt, wie kommt es nur, dass dieses Modell so viele Herrschaften, Politiker und Künstler und Superreiche in unseren Demokratien so fasziniert? Ja, sie denken, die Welt würde sie bewundern. Wir verachten und verabscheuen sie. Gut, wir haben gesehen, sportlichen Erfolg kann man kaufen. Das war zum Beispiel am Montagabend in der Lusail Multipurpose Hall in Katar eindrucksvoll zu bestaunen. Da spielte der Gastgeber Katar gegen Slowenien und gewann. Slowenien war immerhin Vierter der WM 2013, bei der Katar Platz 20 belegt hatte. Doch die Kräfteverhältnisse von vor zwei Jahren spielen mittlerweile keine Rolle mehr. Katar gewann also, bester Torschütze auf Seiten des Siegers war Rafael Capote, gebürtiger Kubaner. Zarko Marković steuerte 5 Tore bei, der kommt aus Montenegro und das Duo im Tor bildeten Daniel Caric, Bosnier und Goran Svanovic und Stakovic, Montenegriner. Einen Franzosen, Bertrand Rouanet, gibt es im katarischen Team übrigens auch. Dazu ein Spanier, Borja Vidal Fernandez und einen weiteren Bosnier, Eldar Memisevic. Gerade einmal 4 Spieler des Kaders sind Einheimische. Vor 4 Jahren bekam Katar den Zuschlag für die WM. Es war auch der Zeitpunkt, als das Casting internationale Spieler begann. Anders als im Fußball, wo man nur für ein einziges Land A-Länderspiele absolvieren darf, reicht im Handball eine 3-jährige Pause, um bei großen Turnieren für eine neue Nation aufzulaufen. Daher lockte Katar internationale Topstars ins Emirat, um eine sportlich schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen. Dass die Spieler nicht wegen des guten Wetters am Persischen Golf für das Team auflaufen, ist offensichtlich. Angeblich gibt es für jede gewonnene WM-Partie 100.000 Euro pro Spieler. Trainiert wird das Team also wie gesagt von Valero Rivera, der einst den FC Barcelona zum besten Handballvereinsteam der Welt geformt und zu verschiedenen Weltmeisterschaften geführt hatte. Anschließend kam dann das Angebot der Scheichs. Guten Morgen, Werner, wie geht's? Hallo? Guten Morgen, bin ich schon im Direktor online oder noch nicht? Wir sind auf Sendung, du bist im Äther, ja. On air. Okay, also das ist ja schon lange her, ne, wo dann Handball da weltweit wichtig wurde, aber dann hat der Urdangarin angefangen Handball zu spielen, da der Ehemann von einer der Königstöchter von der Prinzessin und ab da ging's dann nach unten. Aber da zudem am Anfang fantastische neue Fußballstadien und Handballstadien in Kuwait, Katar, Prunkpaläste für die Potentaten dort. Das ist ja wie beim Niemandsland auch. Ne? Hier ist auch alles vom Feinsten. Ne? Wir sind doch fast genauso modern wie die, oder? Gut, nee, kleiner Scherz. Ja, es war wirklich ein Wir Scherz. Müssen jetzt unseren Hörern erstmal ein paar Fotos zeigen vom Studio. Aber Bammel hatte das ja in der letzten Sendung so gut beschrieben. Bammel hatte ja hier die Kabelstränge geschildert und die zusammenklappenden Stühle und das Ächzen der Holzlehnen, an die man sich zurücklehnt. Gut, Scherz beiseite, Werner. Hahaha. Moment, Augenblick. Ich muss erstmal einen Lacher einbauen. Moment. Gut. gut. Was hast du denn Schönes heute den Hörern zu berichten? Bonne, es gibt zwei wichtige Ereignisse morgen. Das eine ist, dass unser Kollege Bammel morgen Geburtstag hat. Und da wollen wir ihm doch schon mal gleich herzlichen Glückwunsch sagen. Und das andere sind die Wahlen in Griechenland. Hey Bammel, der Tusch ist für dich. Und auch Leute hier, wir haben heute viele Gäste im Studio. Applaus, Jungs. Ja, danke. Ja, gut, damit ist dann vielleicht der Punkt Bammel abgehandelt. Und dann, also die Wahlen morgen in Griechenland, damit könnten wir vielleicht anfangen. Oder wenn dir nichts Besseres einfällt. Ja. Meine Idee von einem aktuellen Radioprogramm ist, alles ist interessant, alles ist wichtig, alles kann ungeheure Bedeutung annehmen, je nachdem, wie man es schildert, dreht und wie man es den Hörern und den Hörerinnen nahebringt. Gut, Griechenland, Wahlen, morgen. Alles hat das Gefühl, die Teufel kommen an die Macht und zerstören dieses wunderbare Paradies, neoliberalistisches Zuckerparadies, das die da aufgebaut haben. Das ist ja so ein schönes System, so alternativlos. Und jetzt kommen die Bösen von Syriza und wollen das kaputt machen. Haha. Ich frage mich, wer ist noch so dumm und fällt auf so eine Propaganda rein? Auf so eine Angst- und Hetzpropaganda. Ja, morgen Abend werden wir es dann wissen, wie viele da drauf noch reinfallen und wie viele nicht mehr. Ne? Also das stimmt, und eine ungeheure Hetzkampagne in den letzten Wochen von Seiten der Europäer, also Merkel an vorderster Stelle, eine Hetzkampagne gegen Syriza, diese Partei, die also morgen die Wahlen gewinnen wird, und immer im Verzweifeln versucht, die Leute davon abzuhalten, das zu tun, ganz offene Unterstützung für den Kandidaten von der Rechten, von der Nova Demokratia, die als Zweite morgen landen werden bei den Wahlen. Also im Grunde eigentlich das gleiche Panorama wie hier auch in Spanien. Ja. Das sind wie so zwei Parallelfälle, und hier in Spanien ist es Podemos und dort Syriza. Und auch hier in Spanien ist ziemlich klar, dass Podemos dann, also muss man jetzt sehen, da fehlen noch 10 Monate, glaube ich. Da kann noch einiges passieren, aber im Prinzip ist klar, dass Syriza, das sowieso ist klar, dass Podemos hier in Spanien gewinnen wird. Und natürlich nicht nur unterstützt die Rechte in Europa den Kandidaten der Nueva Democracia, sondern auch die Linke von Europa unterstützt Syriza. Und wer ist das? Das sind halt hauptsächlich die im Europäischen Parlament zusammensitzen. Die Linke in Deutschland, eben Syriza von Griechenland, Podemos von hier. Und also jetzt wird man sehen, was das dann für Konsequenzen hat. Es ist klar, die werden gewinnen. Was nicht klar ist, mit wie viel Prozent. Also nach den allen Umfragen in den letzten Jahren, in den letzten Wochen und Monaten, sagen eindeutiger Sieger Syriza. Und diesmal, im Gegensatz zu den letzten Wahlen, wo Syriza an zweiter Stelle gelandet ist und diese Nueva Demokratia dann erste wurde, nach dem griechischen Wahlgesetz ist es so, dass die Partei, die am meisten Stimmen kriegt, noch einen Zuschlag kriegt, einen Gratiszuschlag von 50 Sitzen im Parlament. Diesmal wird es Syriza zugutekommen. Und aber selbst dann fehlen ihnen möglicherweise noch 1, 2, 3% bis zur absoluten Mehrheit. Das heißt, die brauchen irgendeinen Koalitionspartner. Und wer bietet sich da an? Da gibt's dann, also weit, weit, weit abgeschlagen, noch kleinere Parteien, die einige sicher 7% bekommen, 6, vielleicht sogar 8, bis hin zu 2,9%. Und in Griechenland gibt es eben keine 5%-Klausel, sondern eine 3%-Klausel. Also wer mehr als 3% der Stimmen bekommt, darf, hat das Recht, dass Abgeordnete ins Parlament kommen. Wie viele ist dann eine andere Frage. Und dann, was sind das für Parteien? Da ist eben die Aurora Dorada, die goldene Morgenröte, also die ganz offenen Nazis. Die kommen wahrscheinlich rein ins Parlament, aber als Koalitionspartner natürlich völlig ausgeschlossen. Dann gibt es die KKE, die Kommunistische Partei, die von mir aus gerne sollen die Koalition machen mit Syriza. Nur das ist eine Partei mit lauter so älteren Herren drin wie ich zum Beispiel und altgestandene Kommunisten, Kämpfer, orthodox und vielleicht auch ein bisschen engstirnig. Die haben von vornherein klar gesagt, wir werden mit Syriza keine Koalition eingehen, weil die wollen, Syriza will ja den Kapitalismus innerhalb vom Kapitalismus bekämpfen. Und wir wissen, das geht nicht. Es gibt keinen Fortschritt, keinen Sozialismus, keinen Kommunismus innerhalb vom Kapitalismus. Der Kapitalismus muss weg. Also deshalb schließen die eine Koalition aus mit Syriza. Und dann gibt's noch, weiß ich, 2, 3 andere. Aber selbst wenn dann mit irgendeinem von denen eine Koalition zustande kommt, ist eben ganz klar, dass die ganz große Mehrheit dann Syriza ist, aber genau da fangen dann schon die Probleme an. Also eine andere Partei, die eben die Sachen nicht so klar hat wie Syriza, die wird dann auch bei einer Regierungsbeteiligung ein paar Forderungen haben. Ne? Irgendwas davon muss dann Syriza schon als Gegenleistung zugestehen und da fangen die eigentlichen Probleme dann eben an. An diesem Beispiel kann man sehen, dass der eigentliche Kampf, irgendeine Änderung zu erreichen, der wird dann übermorgen anfangen, am Montag. Ja, Syriza, werden sie schaffen. Griechenland, also am Tag vor der Parlamentswahl. Armut und soziale Spaltung kennzeichnen die Lage dort in diesem zerrissenen, verarmenden Land. Syriza verspricht also im Falle eines Wahlsiegs Veränderungen. Wir werden sehen, wir werden weiter über dieses Thema berichten. Wir hoffen natürlich, dass Syriza die Wahlen für sich entscheidet, hoch, mit absoluter Mehrheit, wenn es geht, damit die Kleptokratie dort zuerst einmal gebremst wird. Später muss es dann in Spanien passieren und in allen anderen Ländern. Portugal ist auch noch dran. Alle Länder, die unter dem Diktat der Finanzmärkte stehen, müssen sich eigentlich befreien. Und zwar müssen sie das selber tun. Die Bevölkerung wird das tun. Wir hoffen, dass das auch hier in Spanien im Herbst geschehen wird. lassen Sie uns durch, lassen Sie uns durch, durch, durch. Willkommen in der Zeit, Helden sind bereit, seid ihr so weit, Heldenzeit, Heldenzeit, seid ihr so weit. Hat irgendwer gesagt, es wäre Zeit für Helden? Heldenzeit, willkommen in der Zeit, Helden sind bereit, seid ihr so weit, Heldenzeit, Heldenzeit, seid ihr so weit. Willkommen, um die anderen Helden anzunehmen. Aufgewacht, mitgemacht bis Mitternacht, Schicht im Schacht. 099 oder nie, jeder kennt die Melodie der Onanie. Jubel, Trubel, Ehe, Streit, Schmerz, Trumpf, berühmt auf Zeit, bist du's leid. Spiel verloren, kalt, schoren, tote Pierce und neu geboren und verfahren. Saufen, rauchen, Kinder taufen, immer in die Traufe laufen, weiterkaufen. Willkommen, um die anderen Helden abzumelden. Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Andarra! 91.4 de la FM, Barcelona. Jetzt sind sie abgemeldet, die anderen Helden. Vieles passiert diese Woche hier in Spanien und international. Eigentlich sind es zwei Top-Meldungen, die diese Woche geprägt haben. Das ist einmal die eventuelle Wiederaufnahme des Falles 4F, 4. Februar 2006. Da geht es um das Ereignis, das wir letzte Woche im Rahmen unserer Kinoprogrammierung besprochen haben. Da geht es um die Polizeiintrige gegen eine Gruppe von jungen Leuten, die auf der Straße wahllos, wie es scheint, festgenommen wurden, ins Gefängnis gesteckt wurden. Richter haben ihnen einen Prozess gemacht mit fadenscheinigen Anklagen. Beweise gab es nicht, nur Augenzeugenberichte, und diese jungen Leute wurden für Jahre in den Knast gesteckt. Eine junge Frau hat sich aus Verzweiflung, den Schluss muss man ziehen, umgebracht. Nun ist eine Art Nachbereitung erfolgt durch eben den Film Ciudad Morta, Tote Stadt. Ein Film, der es endlich durch viele, viele verschlungene Wege in das katalanische Fernsehprogramm geschafft hatte. Und nun ist die Diskussion losgetreten in aller Munde. Jetzt wird natürlich gefragt, was ist da wirklich passiert? Die Leute wollen es endlich wissen. Heute übrigens hat mir jemand erzählt, dass ein hoher Polizeioffizier der Guardia Urbana gesagt hat, der Fall 4F ist kein Einzelfall. Wenn wir das sagen, oder wenn jemand anderes das sagt auf der Straße, dann denkt man, ja, ja, die zweifeln immer gern an der Polizei. Diese Männer tun doch ihre Arbeit. Wenn man hinter die Kulissen guckt und ein Insider, ein Polizeioffizier, der jetzt auf Rente ist, das sagt, dann sollte man wirklich aufhorchen und sollte wirklich überlegen, wer diese Stadt regiert, von was für einem Gesindel diese Stadt regiert wird, von was für einem verlogenen, brutalen Schlägergesindel, das in Polizeiuniformen steckt, das Komplizen hat unter den Richtern, Ärzte machen mit. Das heißt, es ist wie ein Komplott. Man muss es leider so sehen. Das andere Thema war natürlich der Schatzmeister, der ehemalige Schatzmeister der regierenden PP-Partei, das sind die Neofrankisten, an der Macht immer noch, ist aus dem Knast gekommen. Sie haben locker und blitzschnell 200.000 Euro zusammengekratzt als Kautionssumme, dem Richter übergeben. Und dieser Mann kommt jetzt raus und heute hat er etwas Lustiges gesagt. Er hat gesagt, wenn die Buchführung B, die geheime Buchführung, die geheime Parteienfinanzierung gar nicht existiert hätte und das Geld nur mir zugeflossen wäre, dann hätte ich es doch behalten und hätte es nicht an meine Parteifreunde weitergegeben. Es wird ja behauptet, es gab keine Caja B. Die Caja B war die Caja Bárcenas. Das heißt, die Kasse B, die schwarze Kasse, das sagen jetzt einstimmig alle Regierungsmitglieder, wäre nicht die schwarze Kasse der Partei gewesen, sondern die schwarze Kasse eben dieses Herrn, ihres Schatzmeisters, mit dem man so innig und herzlich verkehrt hatte über viele, viele Jahre und den man nachher gar nicht mehr kannte. Von dem wollte man gar nichts wissen. Der hatte gar nichts mit der Partei zu tun angeblich und das ganze Geld, was ihm zugeflossen wurde, hatte mit der Partei auch nichts zu tun. So ein Blödsinn verzapfen die. Es ist haarsträubend, aber schluckt auch niemand mehr. Aber sie haben eben die Macht der Kameras, sie haben die Macht der Mikrofone, stellen sich hin und posaunen das ständig aus. Gut, was gab's noch diese Woche? Es gab, wie immer, eine Wiederaufnahme von verschiedenen Kriegen. Der Ukraine-Krieg ist wieder aufgeflammt. Es gab ein unglaubliches Massaker in Donetsk. Zivilisten wurden mit Handgranaten ermordet, massakriert. Zum Gedenken an den Vorabend des 70. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee. Das Lied Moorsoldaten. Ein Lied, das KZ-Häftlinge

In Erinnerung geblieben ist die bewegende Ansprache, die vor 10 Jahren zum 60. Jahrestag der Befreiung dieses Vernichtungslagers der Auschwitz-Überlebende Nummer 58866 Kurt Goldstein im Deutschen Theater gehalten hat. Keiner der dort Ermordeten habe einen Gedenkstein, hat er gesagt. Die Nazis wollten, dass sie vergessen werden. Wir haben die Pflicht, ihrer zu gedenken. Als Gast spricht in diesem Jahr laut Einladung, Achtung, Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es bleibt zu hoffen, dass sie nicht der Versuchung erliegen wird, die weltweiten Einsätze der Bundeswehr und die Unterstützung für die gegenwärtige Regierung in Kiew mit der Begründung nie wieder Auschwitz zu rechtfertigen. Zu dieser Infamie hatte sich 1999 der damalige grüne Außenminister Josef Fischer verstiegen, um die Beteiligung der Bundeswehr an der Bombardierung Belgrads zu verteidigen. Ja, Sie haben richtig gehört. Sowas hat der Fischer damals getönt. Das Motto der Veranstaltung böte dagegen Anlass, darüber nachzudenken, wie die Aufarbeitung des Massenmordes in Auschwitz-Birkenau und damit das Gedenken und Erinnern in der Realität vor allem durch die Justiz erfolgt, beziehungsweise nicht oder nur halbherzig erfolgt ist. Stoff dazu bieten aktuelle Meldungen über die eventuell noch in diesem Frühjahr anstehenden, wahrscheinlich letzten Auschwitz-Prozesse gegen 2 ehemalige Angehörige des Wachpersonals. In den Jahren von 1963 bis 1968 fanden die 3 großen Auschwitz-Prozesse gegen Mitglieder des Wachpersonals statt, an deren Ende von den rund 6.500, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten, 29 verurteilt worden waren. Ist nicht mehr normal.

Beginnen wir mit den Nachrichten der ARD in 100 Sekunden. EU besorgt über Eskalation der Gewalt in der Ostukraine. Insbesondere Russland müsse seiner Verantwortung in dem Konflikt gerecht werden, erklärte die EU-Außenbeauftragte Mogherini. Die Zeit renne davon. Pro-russische Aufständische hatten gestern eine neue Großoffensive angekündigt. Wahlkampfabschluss in Griechenland. Vor der Parlamentswahl am Sonntag haben die letzten Kundgebungen der Spitzenkandidaten stattgefunden. Laut der abschließenden Umfrage liegt das Linksbündnis Syriza von Alexis Tsipras etwa 6 Prozentpunkte vor der konservativen Nea Demokratia von Ministerpräsident Samaras. SPD-Chef Gabriel bei Diskussionen mit Pegida-Anhängern. Der Vizekanzler hat am Abend überraschend eine Gesprächsrunde der Landeszentrale für politische Bildung in Dresden besucht. Gabriel sagte, er sei als Privatmann gekommen, um zuzuhören. Nach der Veranstaltung diskutierte er auch mit Anhängern der islamkritischen Pegida. Anti-Pegida-Demonstration in Freiburg. Etwa 20.000 Menschen zogen am Abend unter dem Motto Farbe bekennen durch die Stadt. Sie protestierten gegen Rassismus und Fremdenhass. Beobachter sprechen von einer der größten Demonstrationen der Stadtgeschichte. Armut trotz Job nimmt zu. Ende 2013 konnten nach einer Studie 3,1 Millionen Berufstätige in Deutschland kaum von ihrem Einkommen leben. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung unter Berufung auf das Statistische Bundesamt. Im Vergleich zu 2008 sei dies ein Anstieg um 25%. Das Wetter heute im Nordwesten Schneefall, der später weite Landesteile erfasst, örtlich auch Regen, -3 bis +5 Grad. Berlin, Auschwitz. Am 27. Januar, das wird nächste Woche sein, wird es eine Gedenkveranstaltung in Auschwitz geben. Zu diesem Anlass hat der Spiegel Christoph Häupner, der ist 65 Jahre alt, zu einem Interview gebeten. Häupner ist Mitglied des Internationalen Auschwitzrates und er wird natürlich zuerst einmal gefragt über die Abwesenheit Putins. Russlands Präsident Wladimir Putin will nicht an der Veranstaltung zum 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz teilnehmen. Haben Sie ihn nicht eingeladen? Dazu sagt Häupner, kein Staats- oder Regierungschef wurde eingeladen. Wir haben schon vor Monaten beschlossen, dass die Überlebenden im Mittelpunkt stehen sollen, nicht Politiker. Spiegel, warum kommt dann Bundespräsident Joachim Gauck? Häupner, das ist eine Entscheidung der deutschen Seite. Die Gedenkstätte Auschwitz, die wir beraten, hat auf unsere Empfehlung hin bei allen Botschaften in Warschau angefragt, ob das entsprechende Land teilnehmen möchte und wenn ja, auf welcher Ebene. Hierzu der Spiegel. Nach Medienberichten spielte die polnische Regierung auch eine Rolle. Häupner, sie hat freundlicherweise die Anfragen an die Botschaften übermittelt. Mehr nicht. Und was haben die Russen gesagt? Häupner, dass sie den Botschafter schicken, im Gegensatz zu Frankreich und Deutschland, und deren Präsidenten kommen. Putin hat keinen Grund, beleidigt zu sein. Spiegel, immerhin hat die Rote Armee Auschwitz befreit. Häupner, die Überlebenden bedauern es sehr, dass Putin nicht kommt. Allerdings kann nicht nur er für die Befreier sprechen. In der Roten Armee dienten auch ukrainische und weißrussische Soldaten. Hier hört man natürlich schon ganz klar die Untertöne raus. Putin ist im Moment in Europa und überall eine Persona non grata, für die NATO besonders, für die NATO-Staaten, weil er es eben wagt, die pro-russischen Aufständischen in der Ostukraine zu unterstützen, beziehungsweise nicht zu hindern, das zu tun, was sie tun, sich nämlich eben von der neofaschistischen Regierung in Kiew lossagen. Das ist Putins Sünde, dafür riskiert man sogar einen Stunk über den millionenfachen Leichen in Auschwitz. Werfen wir einen Blick ins Ausland. Obama hat sein Versprechen, die Millionen zu repräsentieren, nicht eingelöst. Die Millionen Menschen. Das zentrale Problem des Rassismus war für ihn nie ein Thema. Das schreibt Jörg Heiser in der heutigen Internetausgabe von der Jungen Welt. Dann geht es um einen Todesfall in Argentinien. Der Fall des tot aufgefundenen Staatsanwalts bewegt weiter die argentinische Öffentlichkeit. Ein Staatsanwalt, der untersucht hatte, ob und inwieweit die argentinische Regierung und Ministerpräsidentin Frau Kirchner in das Attentat gegen eine jüdische Einrichtung in Buenos Aires verwickelt war bzw. davon wusste und ob sie den Deal mit der iranischen Regierung mitgetragen hat, nämlich den Fall nicht weiter zu untersuchen und dafür Geschäfte mit Iran zu machen. Eine heikle Angelegenheit, es kursieren alle möglichen Versionen und Gerüchte zu diesem Thema, die kann ich hier alle gar nicht wiedergeben, aber es ist ein interessanter Fall, weil es nämlich um die Interessen der USA natürlich auch direkt geht. Argentinien und Iran verbünden sich. Ein Handelsabkommen, pfui Teufel. Da wird wohl einiges getan, um das zu hintergraben. Schauen wir mal in die Taz von dieser Woche. Verdacht gegen Verdacht. Toter Asylbewerber in Dresden. Der Eritreer Khaled Idris Barai ist tot. Die Polizei macht schwere Fehler und sofort weiß jeder, wer es gewesen sein muss. Rechte wie Linke. Dazu gibt es jede Menge Informationen. Wir haben hier ein Foto. Man sieht die Stelle, wo der junge Mann tot aufgefunden wurde. Man hat Blumen deponiert und Gedenktafeln angebracht. Dann gibt es eine Bewegung gegen die Sparpolitik auch in Portugal. Eine Revolution ist im Gange. Ein Syriza-Erfolg in Griechenland könnte auch die Protestbewegungen anderer EU-Länder fördern. Hierzu gibt es einen Blick nach Portugal. Dann etwas sehr Interessantes. Ausgerechnet Christian Wulff vertritt Deutschland. Christian Wulff, den man mit Schimpf und Schande aus dem Amt gejagt hat, der nachher rehabilitiert wurde, beziehungsweise der vor Gericht freigesprochen wurde, wegen Vorteilsnahme im Amt, den schickt Angela Merkel nun nach Saudi-Arabien zur Trauerfeier von König Abdullah. Das ist eigentlich sehr interessant, was da passiert. Weil Wulff ja einmal gesagt hatte, der Islam gehört zu Deutschland. Dafür hat man ihn praktisch aus den eigenen Reihen so gut wie ausgestoßen. Nach dem Tod des saudischen Königs Abdullah ist die Macht in dem konservativen Golfkönigsreich reibungslos an seinen Halbbruder Salman übergegangen. Nicht Salman Rushdie, sondern Salman Abdullah. Beobachter erwarten, dass der neue Regent, der ist 79 Jahre alt, also ein blutjunger Hüpfer, den Kurs seines Vorgängers, der war 91, fortsetzt. Den Kurs seines Vorgängers fortsetzen heißt, die brutalste Variante des Wahhabismus durchsetzen, die Petrodollar-Diktatur weiter forcieren und den Sklavenhalterstaat weiter ausbauen und vertiefen. Wir werden an der rechtschaffenen Politik festhalten, die Saudi-Arabien seit der Gründung durch König Abdelaziz verfolgt hat, erklärte Salman am Freitag in seiner ersten TV-Ansprache nach dem Machtwechsel. Der reibungslose Thronwechsel sorgte dafür, dass in Riad kein Machtvakuum entstand. Salmans Fernsehansprache nährte jedoch Sorgen um seinen Gesundheitszustand. Der neue Regent sprach kurzatmig und war schwer zu verstehen. Seit langem gibt es Gerüchte, dass er an Demenz leidet. Hier spricht die katholische Kirche. Ja, Demenz und die Staatsgeschäfte in Saudi-Arabien führen, ist wohl kein Widerspruch, oder? Ja, also ich habe nicht geweint, ne, wo ich dann gelesen habe, dass der jetzt endlich gestorben ist. Und sein Nachfolger ist jetzt sein Halbbruder. Und da ist mir was passiert, wo ich so ganz kurz die Presse überflogen habe. Und dann lese ich die Äußerung von dem Nachfolger. Er setzt auf eine kommunistische Linie. Und das kam mir dann doch ein bisschen komisch vor. Dann habe ich genau hingeguckt. Kontinuistische Linie. Also mit anderen Worten, es geht gerade so weiter. Ja, Kommunismus der Reichen untereinander, die paar Klicken, die da an der Macht sind, verteilen natürlich das Geld kommunistisch unter sich. Auf Bitten von Bundeskanzlerin Angela Merkel wird also Altbundespräsident Christian Wulff Deutschland bei der Trauerfeier für den saudischen König Abdullah vertreten. Das sagte eine Regierungssprecherin am gestrigen Freitagabend in Berlin. Zu den Gründen äußerte sie sich nicht. Die Trauerfeier soll an diesem Samstagabend stattfinden. Der Monarch war also am Donnerstag im Alter von 91 Jahren gestorben. Am Freitag wurde er bereits beerdigt. Was wir jetzt hören, die Töne, ist mir aufgefallen. Er regierte das Land mit strenger Hand. Solche Märchen erzählen die uns aus der Presse und in den Medien. Das ist wohl die knallharteste Diktatur, die dieser Planet im Moment erlebt. Dagegen ist Nordkorea vielleicht sogar noch ein demokratisches Paradies, aber er ist ein Freund, ein guter Freund des Westens. Wie viele Fotos gibt es? Übrigens habe ich gestern ein lustiges Video gesehen. Da sieht man Papa Bush, der tanzt diesen komischen Säbeltanz mit diesen alten Männern in ihren Schlabberkleidern, mit ihren Lappen auf dem Kopf, und alle hatten so einen Krummsäbel und tanzten dann wiegend in einem unglaublich Marmor und Gold glänzenden Palast irgendwo in Riad. So einen Palast habe ich noch nie gesehen. Das war in einem Spiegelvideo. Der Palast war etwa dreimal so groß wie der St. Petersdom im Vatikan. Und da ist also diese Männermeute in ihren Schlafanzügen mit den Säbeln, mit den Krummsäbeln, dazwischen Papa Bush und seine Leibwächter, und alles wiegt sich tanzend hin und her und hin und her. Ein lächerliches, groteskes, peinliches Spektakel, das der Weltöffentlichkeit da geboten wird. Einmal huschte eine verschleierte Frau vorbei. Man sah mal gerade so die Augenritzen aus einem schwarzen Bündel herausragen. Das Frauenideal dieses Herrn also. Und so etwas wird nun als Staatsmann gewürdigt. Man reist hin und trauert und schmeißt sich Sack und Asche über den Kopf. Nein, Asche, den Sack, den trägt man. Man wirft sich also Asche über den Kopf und trauert und klagt um diesen weisen, gütigen alten Mann. Pfui Teufel, wir spucken auf sein Grab. Um Ihre Aufmerksamkeit. Wer erschoss Beate U? XY meldet erste Ergebnisse. Die Freiheit, im Gefängnis zu sitzen. Der US-Journalist Barrett Brown muss lange hinter Gittern, und Politiker in Europa und den USA kämpfen gegen die Meinungsfreiheit. Das ist eine Kolumne, die die Taz heute, am heutigen Samstag, auf seine Internetseite stellt. Wer nicht alles Charlie war in den vergangenen 2 Wochen, am Ende konnte man es kaum noch hören. Und während das Eintreten für Pressefreiheit drohte, Verisse Bucke challenged zu werden, hätte sich am Donnerstag eine Gelegenheit ergeben, endlich einmal zu beweisen, wie ernst man es damit meint. Am Donnerstag ist Barrett Brown verurteilt worden. 63 Monate Haft und $890.000 kostet den Journalisten aus Texas seine Verquickung mit dem Hacker-Konglomerat Anonymous und dessen Hack der US-Sicherheitsfirma Stratfor im Jahr 2011. Die gute Nachricht daran ist, ursprünglich wollte die Staatsanwaltschaft Brown für über 100 Jahre ins Gefängnis stecken. Nicht, weil er selbst an dem eigentlichen Hack des Sicherheitskonzerns beteiligt gewesen ist, sondern weil er einen Link mit Informationen dazu verbreitete. Die schlechte Nachricht, so lesen es vor allem Netzaktivisten, ist, das Urteil ist einmal mehr ein Statement zum Umgang mit Whistleblowern und Journalisten, die mit dem Material dieser Whistleblower arbeiten. Und die lautet: Wer petzt, wird bestraft. So einfach ist der Fall Barrett Brown natürlich nicht. Drogen spielen eine Rolle, wirre Videos mit Drohungen gegen das FBI und das lose Mundwerk eines Journalisten, der mal investigativ, mal satirisch arbeitet. All das mag man dafür heranziehen, dass ein paar sehr unbequeme französische Satiriker sich eben doch besser als Märtyrer für Pressefreiheit eignen als ein unbequemer US-Journalist. Niemand setzt sich für diesen Mann im Moment ein. Ich habe so keinen Politiker gehört, der sich da beschwert bei Obama bzw. bei den USA, dass hier die Pressefreiheit bedroht wird, dass man einen kritischen Journalisten mundtot macht. Nein, nein, das geht schon in Ordnung. Irgendwas muss er ja gemacht haben. Das Massenmedium. Viel, viel, viel ist passiert diese Woche. Ein neuer Überwachungsskandal ist herausgekommen. Es vergeht kein Tag, wo nicht neue Daten zur Überwachung erscheinen. Die Geheimdienste, so heißt es nun, betreiben nicht mehr nur Spionage. Dokumente von Edward Snowden zeigen, neue Dokumente, die jetzt erst ausgewertet werden, sie wollen die Herrschaft im Internet und bereiten den digitalen Krieg vor. Wenn man also sich vorstellt, dass die Geheimdienste uns nur überwachen und die Daten sammeln und dann irgendwie aufheben und uns immer schön angucken, was sich da tut, der liegt falsch. Sie werden eingreifen, sie werden immer stärker in alles, was das Digitale und dann auch was das wirkliche Leben ist, eingreifen. Das heißt, sie werden irgendwann anfangen, uns auch zu benutzen für ihre Zwecke. Im Moment benutzen sie Computer und Daten, bald werden sie auch die Menschen benutzen. Der Geheimdienst hat es nicht nur auf die totale Überwachung der Kommunikation im Internet abgesehen. Die Digitalspione der sogenannten Fünf-Augen-Allianz aus USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland wollen mehr. Sie planen Schlachten im Internet, um Computernetzwerke lahmlegen zu können und damit potenziell alles, was sie steuern. Strom- und Wasserversorgung, Fabriken, Flughäfen und Zahlungsverkehr. So zeigen es streng geheime Dokumente aus dem Archiv des NSA-Whistleblowers Edward Snowden, die der Spiegel exklusiv einsehen konnte und die Spiegel Online teilweise veröffentlicht. Ich habe mir das mal angeguckt und man staunt nur und schlackert nur mit den Ohren, was da alles die nächsten Jahre und Jahrzehnte auf die Menschheit zukommt. Man kann es sich gar nicht vorstellen. Man kann es sich wirklich nicht vorstellen. Man denkt ja immer, und wir haben das so oft betont, wenn ich nichts gemacht habe, lassen die mich schon in Ruhe. Mach das Maßen. Die werden einen niemals in Ruhe lassen. Im Gegenteil, die werden ganz nah an alle Menschen rangehen und versuchen, das Verhalten dieser Menschen nicht nur zu überwachen und zu kontrollieren, sondern auch zu lenken und irgendwann auch immer massiver zu beeinflussen. Im 20. Jahrhundert entwickelten Wissenschaftler sogenannte ABC-Waffen, atomare, biologische und chemische. Es dauerte Jahrzehnte, bis ihr Einsatz reguliert und teilweise geächtet wurde. Für den Krieg im Netz sind nun digitale Waffen entwickelt worden. Für diese D-Waffen gibt es keine internationalen Konventionen. Es gilt das Recht des Stärkeren. Der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan hat es kommen sehen. Er schrieb bereits 1970, der Dritte Weltkrieg wird ein Guerilla-Informationskrieg sein, ohne Trennung zwischen Militärs und Zivilisten. Die Spione bereiten sich genau darauf vor. Die US Army, die Navy, das Marine Corps und die Air Force haben eigene Cyber-Truppen aufgebaut. Doch die NSA, die eine militärische Behörde ist, spielt längst die Führungsrolle. Nicht umsonst trägt ihr Leiter, seit April 2014 ein gewisser Admiral Michael Rogers, neben dem Titel Dirnser für Director of the NSA, den des Chefs des Cyber Command der US-Streitkräfte. Der ranghöchste Überwacher ist in Personalunion, also Chef des Cyberkrieges. Die rund 40.000 NSA-Mitarbeiter sind für Spionage und zerstörerische Netzangriffe gleichzeitig zuständig. Der Artikel im Spiegel ist sehr, sehr lang. Es lohnt sich, ihn zu lesen. Ich kann ihn nur empfehlen. Man, wie gesagt, schlackert nur mit den Ohren, freut sich aber auch, dass das alles so gut dargestellt ist und erstmal rauskommt. Und jetzt ist natürlich Handlungsbedarf. Die Politiker, die Zuständigen müssen handeln. Leider ist es nicht der Fall. Meistens sind sie Komplizen dieser Verbrecher, machen sich zu Handlangern dieser Datendiebe und Spione. Trotzdem wollen wir hoffen, dass bald Politiker an der Macht sind, die das verhindern und die einen großen Besen nehmen und dieses Spitzelgesindel auskehren. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland, 91.4 FM, Contrabanda. Es ist Samstag, der 24. Januar 2015. Gefühlte 11.30 Uhr. Es ist früher Mittag hier in der gräflichen Stadt Barcelona. Ich werfe mal einen Blick aus dem Fenster. Moment. Ja, blauer Himmel, Sonne kommt raus, Klaviere fallen aus dem Fenster. Alles ist in Ordnung. Und auch nicht unbedingt ein schlechter Charakterzug. Schaue vertrauensvoll in die Zukunft. Es gibt sieben Sachen und zwei linke Hände, sechs im Lotto und vier eigene Wände, flotte Dreier und Bob Vierer, elf Fußballmeisterschaftsverlierer, aber nur einen Mond. Es gibt sieben Zwerge und die zehn Tenöre, alle Neune und die Fischerchöre, Doppelgaragen und Zwillingsmütter, drei Käse hochs und fünf Meter Bretter, aber nur einen Mond. Du bist mein Mond! Es gibt Ballermänner und den Sixpack Bier. Neunmal Kugel und beim Skat meistens vier. Zehn Gebote und Polygamie. Doppelmord und Paartherapie, aber nur einen Mond. Du bist mein Mond. Du bist mein Mond. Die dritten Zähne und den zweiten Frühling. Blutsbrüder und Radsportdoping. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Dick und doof und zwei bei Calvas, aber nur einen Mond. Ich hab zwei Augen, zwei Arme, Hände und Beine, aber zum Glück brauch ich. Die letzte halbe Stunde ist angebrochen. Wir wollen diese Zeit dem Thema Kultur und Kino widmen. Die letzten fünf Filme für den Wettbewerb der Berlinale 2015 stehen mittlerweile fest. Dabei sind unter anderem der rumänische Regisseur Radu Jude und der Chilene Pablo Larraín. Und Wim Wenders, sein neuer Film Everything Will Be Fine, läuft aber außer Konkurrenz. Berlin. Per Salamitaktik hatten die Berlinale Veranstalter in den letzten Wochen nach und nach bekannt gegeben, welche Filme in diesem Jahr um den goldenen und die silbernen Bären konkurrieren. Jetzt ist der Wettbewerb der 65. Internationalen Filmfestspiele komplett. Nachdem bereits bekannt geworden war, dass unter anderem Peter Greenaway und Terrence Malick ihre neuen Filme im Wettbewerb präsentieren werden, komplettierten fünf vergleichsweise unbekannte Regisseure das Programm. So zeigt der rumänische Regisseur Radu Jude, der bereits 2009 in der Berlinale-Sektion für jungen Film für The Happiest Girl in the World prämiert wurde, in diesem Jahr sein neues Werk Aferimi. Gleich zwei der bekannt gewordenen Wettbewerbsfilme stammen von chilenischen Filmemachern. Die Dokumentation El Botón de Nácar, auf Deutsch Der Perlmutknopf, von Patricio Guzmán und The Club von Pablo Larraín. Letzterer war mit seinem Film No 2013 bei den Oscars für den besten fremdsprachigen Film nominiert. Zudem gehen Sworn Virgin, der Debütfilm der Italienerin Laura Bispuri und der japanische Film Chasuki's Journey von Sabu ins Rennen um die Trophäen. Insgesamt 19 Filme werden um den goldenen und die silbernen Bären also konkurrieren. Zudem gaben die Veranstalter bekannt, dass zwei deutsche Produktionen von hochkarätigen Regisseuren im Wettbewerb außer Konkurrenz laufen. Wie eingangs gesagt, Wim Wenders 3D-Film Everything Will Be Fine mit hoher Stardichte. James Franco, Charlotte Gainsbourg und Rachel McAdams spielen in dem Drama mit. Außerdem im Wettbewerb außer Konkurrenz Elsa von Oliver Hirschbiegel über den Hitler-Attentäter Georg Elsa mit Christian Friedel und Burkhard Klausner. Beide Filme starten bereits am 2. April regulär in den deutschen Kinos. Klingt also sehr vielversprechend. Hirschbiegel ist ja kein Unbekannter, der hat ja Den Untergang gedreht. Diesen unglaublich gut gemachten, viel diskutierten Film über die letzten Tage Hitlers im Bunker mit Bruno Ganz, einem titanischen Bruno Ganz in der Hauptrolle. Die Berlinale läuft vom 5. bis 15. Februar 2015. Hollywood-Schauspieler und Schauspielerinnen wie Kate Blanchett, Natalie Portman, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling und Christian Bale werden erwartet. Die Preisverleihung findet am 14. Februar statt. Den Vorsitz der internationalen Jury hat der Regisseur Darren Aronofsky. Insgesamt zeigt das Festival mehr als 400 Filme aus aller Welt. Hast du irgendwas gesehen die letzte Woche, Werner? Du hattest da einiges angekündigt. Bist du da gewesen auch? Letzte Woche hatten wir ja schon auch einen Film kommentiert, der auch in den großen Kinos läuft. Da Leviathan, dieser russische Film. Da hat ja übrigens jetzt Putin ein großes Problem mit diesem Film. Der soll jetzt offenbar auch da für die Oscar vorgeschlagen werden, hat einen Riesenerfolg überall, wo er läuft, Leviathan. Und auf der einen Seite muss jetzt Putin natürlich stolz sein, dass ein russischer Film so groß rauskommt. Und auf der anderen Seite wird eben da die Korruption denunziert, die überall herrscht in Russland. Ja, aber gut, das soll nicht unser Problem sein, das muss Putin mit sich selber ausmachen. Und dann gibt's auch noch einen Film, der jetzt hier gestern in Spanien angelaufen ist, im Labyrinth des Schweigens. Zusammenfassung, ein engagierter junger Anwalt, der sich in Deutschland der 50er Jahre mit dem Fall eines Auschwitz-Überlebenden beschäftigt, stößt bei weiterer Recherche auf eine Mauer von Verdrängung und Lügen. Trotz vieler Widerstände, nicht nur von Politikern, wagt er es, in den sogenannten Auschwitz-Prozessen die Verantwortlichen für die Gräueltaten der Konzentrationslager anzuklagen. Auf Deutsch, im Labyrinth des Schweigens, hier in Spanien, La Conspiración del Silencio. Seit gestern in den großen Kinos auch. Ja, und wer nicht so viel Geld ausgeben will, hat dann wieder die Möglichkeit, auch nächste Woche in die Filmothek zu gehen. Am morgen schon zum Beispiel um 19:30 Uhr High Noon von Fred Zimmermann. Also nicht nur ältere Filme, sondern auch neuere, aber eben immer relativ billiger Eindruck. Am nächsten Tag dann aber schon um 5 Uhr nachmittags Frida, also Frida Kahlo, wird dann am nächsten Tag, am Mittwoch, abends nochmal gespielt um 21.30 Uhr und davor auch Der Wolf von Wall Street. Gibt es auch zweimal, am Mittwochabend um 8 und am Donnerstag um 17 Uhr am Nachmittag schon. Also immer eine Menge los, gutes Kino, gute Filme, ständig. Schlachtfeldschule. Es gibt einen Film, der heißt Frau Müller muss weg. Kinder nerven, Eltern sowieso. Aber erst das pädagogische Personal. In Sönke Wortmanns neuer Komödie Frau Müller muss weg ist eine Grundschullehrerin, gespielt von Gabriela Maria Schneide, die Klischeefigur einer Pädagogin, an der die Helikoptereltern von heute verzweifeln. Frau Müller muss also weg. Das Ganze war schon als Theaterstück ein großer Erfolg. Nun ist auch im Kino zu beobachten, wie die revolutionäre Front der Eltern, gespielt von Anke Engelke, Justus von Donani und anderen, beim ersten Widerstand in Partikel von Ehrgeiz, Angst und Spießigkeit zerfällt. Das ist einerseits, so urteilt der Spiegel über diesen Film, von lähmender Erwartbarkeit, andererseits mit schöner Schadenfreude anzusehen. Wir wollen die Müller nicht mehr. Das ist die Realität. Aus dem Haus. In 3 Monaten gibt es Übergangszeugnisse und dann hat diese unfähige Kuh unseren Kindern die Zukunft endgültig versaut. Das wissen wir alle, Wolf. Hier ist von Fritz. Oh, das Ganze. Oh. Und Lukas? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Tag zusammen. Tag, Frau Müller. Tag, Frau Müller. Wir haben kein Vertrauen mehr in Ihre pädagogischen Fähigkeiten. Also haben wir die Entscheidung getroffen, Ihnen nahezulegen, die Klasse abzugeben. Frau Müller, das sind Kinder! Und die sind total terrorisiert! Und ich auch! Wir wissen, dass Sie eine Therapie machen. Ich muss zur Physiotherapie. Man wird ja wohl noch Rückenschmerzen haben dürfen. Fassen Sie sich gefälligst an Ihre eigenen Nasen, bevor Sie mich hier für Ihre Fehler verantwortlich machen. Wow. Frau Müller? Frau Müller! Hallo? Was kann ich denn dafür, dass deine Tochter zu blöd für sowas ist? Meine Tochter ist nicht blöd! Wenn es um Konflikte geht, wird das hier immer unterirdisch. Ist das so eine Art Arbeiter- und Bauern-Spätschein auf eurer Genkarte oder woher kommt das? Ich werde nicht auf Hartz IV landen, nur damit der Junge jemanden hat, mit dem er Fußball spielen kann. Das wundert mich überhaupt nicht, dass dein Kind so richtig einen an der Waffel hat. Könnte ich bitte noch einmal deine wunderschönen Brüste sehen? Seit wann sind Eltern denn objektiv? Was ist das denn für ein Bockmist? Im Grunde genommen machen wir das in Frau Müllers Interesse. Klingt lustig, klamaukartig. Wer auf sowas steht, irgendwann wird es hier vielleicht sogar in den Kinos kommen, sonst im Internet bzw. auf DVD zu kriegen. Ein Film, der sehr vielversprechend scheint und den die Kritik doch im Großen und Ganzen sehr lobt, ist der Film The Imitation Game. Alan Turing war ein Pionier des Computerzeitalters. Am Ende seines Lebens galt er als Krimineller. Jetzt macht ihn der für 8 Oscars nominierte Spielfilm The Imitation Game zum Popstar. Der Film läuft hier in den Kinos. Und er steht auf meiner Liste. Ich werde mir also ansehen. Die Thematik interessiert mich doch sehr. Erst 2013 hat Queen Elizabeth ein Royal Pardon ausgesprochen, eine königliche Begnadigung. Da war der Adressat dieser späten Entschuldigung, Alan Turing, bereits seit 60 Jahren tot. Turing war ein englischer Logiker und Mathematiker, ein Codeknacker und er hat einen sehr berühmten Code geknackt. Wegen seiner Homosexualität wurde er 1952 angeklagt. Da hieß es grobe Unzucht und sexuelle Perversion. Übrigens, mit dem gleichen Paragraphen wurde damals auch Oscar Wilde ins Gefängnis gebracht. Und er wurde zu einer chemischen Kastration verurteilt. 2 Jahre später starb Turing im Alter von 41 Jahren. Der Brite, und darum geht es in diesem beeindruckenden Film vor allem, war maßgeblich an der Entschlüsselung der im Zweiten Weltkrieg durch die Chiffriermaschine Enigma kodierten Funksprüche der deutschen Wehrmacht beteiligt. Viele Historiker gehen davon aus, dass der Krieg ohne die Entzifferung der Rotorschlüsselmaschine länger gedauert und noch viele Tote mehr gefordert hätte. Wie Turing Tag und Nacht mit Enigma ringt, das zeigt uns Regisseur Morton Tilden in einer stringenten, erstaunlich unkitschigen Inszenierung. So urteilt die Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus in einer Filmkritik über diesen Streifen. Da ist Benedict Cumberbatch stark in der Rolle des so verschrobenen wie arroganten, hochbegabten wie auch verletzlichen Genies. Eine Oscar-Nominierung scheint dem Briten sicher. Lobenswert ist auch der elegante Score des französischen Alexandre Desplat, The Tree of Life. The Imitation Game, eine Melange aus Biopic und Historiendrama, wirft erhellende Schlaglichter auf den Wahnsinn des Zweiten Weltkriegs und berührt durch die Lebenstragödie des Alan Turing. Übrigens auch mit von der Partie die charmante Schauspielerin Keira Knightley. Diesen Krieg gewinnen wir nicht. Auch nur ein Wort über das, was ich Ihnen gleich zeige. Und Sie werden wegen Hochverrats hingerichtet. Wer sind Sie? Alan Turing, einer der besten Mathematiker der Welt. Sie kennen Enigma? Es ist das genialste Verschlüsselungsgerät der Geschichte. Die Deutschen setzen es für ihren gesamten Nachrichtenverkehr ein. Es gibt 159 Millionen, Millionen, Millionen mögliche Kombinationen. Es lässt sich nicht knacken. Lassen Sie es mich versuchen, dann finden wir es raus. Mr. Turing, wissen Sie, wie viele Menschen wegen Enigma sterben mussten? 3. Während dieses Gesprächs. Churchill hat Alan die Leitung übertragen? Keith und Charles, ihr seid gefeuert. Sie waren der Klassenliebling, oder? Wir haben zu wenig Leute. Dann besorgen wir mehr Leute. Für die Lösung dieser Aufgabe haben Sie 6 Minuten. Ist das überhaupt möglich? Ich brauche 8. 5 Minuten, 34 Sekunden. Es sollten doch höchstens 6 sein. Was machen wir wirklich? Wir entschlüsseln einen nicht entschlüsselbaren Nazi-Code und gewinnen den Krieg. Oh. Um überzeugender Genie zu spielen, muss man tatsächlich ein Genie sein. Es spielt keine Rolle, wie schlau man ist. Enigma ist immer schlauer. Was ist, wenn nur eine Maschine eine andere Maschine besiegen kann? Haben Sie schon einen einzigen deutschen Funkspruch entschlüsselt? Meine Maschine wird funktionieren. Früher oder später machen Sie einen Fehler. Und wenn ich Joan nicht in dieser Weise liebe? Das ist illegal. Denen ist alles recht, um dich loszuwerden. Sie haben mehr Geheimnisse als Mata Hari. Bin ich ein Krimineller? Bin ich ein Kriegsheld? Sie entscheiden jetzt, wer sterben soll und wer nicht? Weil es sonst niemand kann. Sie werden niemals verstehen, wie wichtig das ist, was ich hier erschaffe! Alan! Mein Gott. Ja! Manchmal sind es die Menschen, von denen man es sich am wenigsten vorstellen kann. Die etwas leisten, was bis dahin unvorstellbar war. klingt sehr vielversprechend. Ich werde mir diesen Film also ansehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Werner, ob du neugierig geworden bist. Ja, Werner, versuchen wir es nochmal. Hier war gerade eine kleine Unstimmigkeit mit dem Mikro. Bist du neugierig geworden auf diese Thematik, The Imitation Game? Ach, bin ich immer schon gewesen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich mir den angucken werde, den Film. Gut, es geht immerhin um das wichtige Thema der Enigma, der Chiffriermaschine der deutschen Wehrmacht im Dritten Reich. Und wie gerade gesehen, hat das den Krieg vielleicht sogar, das Kriegsende vielleicht sogar beschleunigt. Das heißt, den Krieg verkürzt. Vielleicht. Das wird jedenfalls gesagt von den Experten. Und wahrscheinlich ist es auch so. Ακούτε την ουδέτερη ζώνη. Niemandland. Μια ελεύθερη φωνή σε έναν λιγότερο ελεύθερο κόσμο. Χαιρετισμού στη Βαρκελόνη από την Ελλάδα. Niemandsland. Yeah. Der Uhrzeiger rückt gnadenlos auf die 12-Uhr-Marke zu. Wir können uns langsam schon verabschieden. Ein paar Schlussworte. Ja, dann verabschiede ich mich schon mal, aber nicht ohne vorher noch hinzuweisen auf Musik nächste Woche am Freitag, und zwar Musica Balkanica. Kommt Ihnen das bekannt vor? Am nächsten Freitag ist der 24. Geburtstag von Radio Contrabanda. Also da kommt dann unter anderem das Gypsy Crockett Quartet oder das Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Und das wird stattfinden im Stadtteilzentrum hier unten in der Calle San Pere Mespage Nummer 55 und wird beginnen um 20.30 Uhr am nächsten Freitagabend. Und davor, auch in derselben Straße, San Pere Mespage, aber im anderen Stadtteilzentrum, San Pere Mespage Nummer 70, da am Forat de la Vergogna, da gibt es noch eine interessante Diskussionsveranstaltung, die beginnt schon um 19 Uhr und zu dem Thema da von dem Maulkorbgesetz, das geplant ist von der Regierung, dieses Knebelgesetz und die Auswirkungen eben, die das hat oder haben kann. Also wie gesagt, das am Freitag um 19 Uhr in San Pere Mespage im Zentrum Casal Pau de la Figuera und anschließend in einem anderen Zentrum ein paar Häuser weiter in der Nummer 55 im Casal de Joves Palau Alors dieses Contrabanda-Fest. Ja, wir laden alle Hörerinnen und Hörer herzlich ein, da hinzukommen. Du hast es gerade schon, du hast praktisch alle Informationen gegeben. 19 Uhr geht's los mit dem Gespräch über das Knebelgesetz hier der neofrankistischen Regierung. Es geht um Meinungsfreiheit. Teilnehmen wird zum Beispiel Herr Andrés García Berrio. Der gehört zum Beobachtungskomitee des Strafrechts und der Menschenrechte an der Universität hier in Barcelona. Er ist auch Mitglied bei Contrabanda. Und wie gesagt, ab 20.30 Uhr dann die Balkannacht. Die geht bis 24.30 Uhr mit Konzerten von den Gypsy Crockett Quartet, Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra und balkanischer Musik. Und man kann auch damit rechnen, dass es spontane Auftritte gibt von Musikern und Hip-Hopern und Rappern, die so spontan einmal auf die Bühne hüpfen und da was veranstalten. Also man könnte das als Einstimmung nehmen da am Freitagabend, dieses Fest, und dann gleich am Samstagmorgen nach Madrid. Da ist am nächsten Samstag diese Riesengroßkundgebung von Podemos, die dann also da praktisch zum Wahlkampf schon Richtung Wahlkampf losgehen. Und wie gesagt, morgen die Wahlen in Syriza, und also so gesehen gibt es doch noch Hoffnung für nicht nur für die nächste Woche, sondern auch für die nächste Zukunft. Tschüss. Tschüss, Werner. Kommen Sie zuhauf, meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen, kommt. Das kostet schlappe 3 Euro Eintritt. Das geht allerdings dem selbstverwalteten Radio in die Kassen, in die Schatztruhen, damit wir hier unsere Technik verbessern können. Es ist also in der Calle San Pere Mespage, Baja San Pedro, für alle, die noch den alten Namen in den Ohren haben, Nummer 55, und da geht's rund. Tschüss, Agur, Niemandsland verabschiedet sich für heute. Machen Sie es gut, meine Damen und Herren, genießen Sie das Wochenende, bleiben Sie, seien Sie und werden Sie glücklich. Tschüss. Es geht nicht vor und nicht zurück. Nicht rauf und nicht bergab, es geht nicht links, es geht nicht rechts. spät. Ich weiß nicht, wohin der Wind draußen weht. Ich stehe auf dem Kirchturm und läute die Zeit. Contrabanda es la mejor radio del mundo.